den Schäler Mund. Der Mund, der ist deinen, das Kissen dran ist meinen. Schwarz, braunes Mädchen, du hast ein Schäler Mund. Schwarz, braunes Mädchen, du hast ein schöner Hals, juhe. Schwarz, braunes Mädchen, du hast ein schöner Hals. Der Hals, der ist deinen, das Schnupfen dran ist meinen. Schwarz, braunes Mädchen, du hast ein schöner Hals. Schwarz, braunes Mädchen, du hast ein schöner Brust, juhe. Schwarz, braunes Mädchen, du hast ein schöner Brust. Die Brust, die ist einen, das Kreis und dran ist meinen. Schwarz, braunes Mädchen, du hast ein schöner Brust. Schwarz, braunes Mädchen, du hast ein schöner Bauch, juhe. Schwarz, braunes Mädchen, du hast ein schöner Bauch. Der Bauch, der ist deinen, das Ritschen drauf ist meinen. Schwarz, braunes Mädchen, du hast ein schöner Bauch. Schöner Strauß, der Strauß, der ist deinen, das Pomperlapp ist meinen. Schwarz, braunes Mädchen, du hast ein schöner Strauß. Das Jügel, Jügel rein, das Jügel, Jügel raus, das Jügel hin und her ist gut, juhe. Schwarz, braunes